Eins. Meistens komme ich dreimal pro Woche hierher. Zwei. Das gelöste Problem hat zwei neue verursacht. Drei. Die meisten Menschen in der Schweiz waren schon einmal im Ausland. Vier. Sie warten am besten noch ein paar Wochen. 5. Das ist der schönste Tag meines Lebens.